Es ist 2 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Mara Tellmann. Guten Morgen. Wenn es nur den Funken Hoffnung gibt, dass die Waffen schweigen können, dann muss man diese Chance nutzen. Außenministerin Baerbock hat sich skeptisch geäußert zu den geplanten Gesprächen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern über eine mögliche Friedenslösung. Baerbock sagte im ZDF, man könne kaum glauben, dass es ernsthafte Gespräche geben könne, wenn Putin gleichzeitig die Ukraine bombardiere. Peter Neuhaus, WDR aktuell. Wie schätzt die ukrainische Seite die Erfolgschancen ein? Also der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich auch wenig zuversichtlich gezeigt. Er glaube nicht an ein Ergebnis der Gespräche, aber er versuche, den Krieg zu stoppen, solange es eine minimale Chance gebe. Selenskyj hatte dem Treffen an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus zugestimmt, nachdem es längere Diskussionen über den Ort der Verhandlungen zwischen Delegationen der beiden Länder gegeben hatte. Zuletzt meldeten russische und ukrainische Medien, dass die Gespräche in den Morgenstunden anfangen sollen. Vielen Dank, Peter Neuhaus. In der Ukraine dauern die Gefechte unterdessen an. Kämpfe wurden aus verschiedenen Landesteilen gemeldet. In der Hauptstadt Kiew gab es wieder Luftalarm. Zum ersten Mal hatte die russische Regierung Verluste eingeräumt. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte, es gebe Tote und Verwundete, ohne Zahlen zu nennen. Immer mehr Menschen fliehen aus der Ukraine. Nachbarländer wie Polen, Rumänien und Ungarn sprechen von mehr als 400.000, die bereits eingetroffen seien. Die EU-Länder versprechen, die Geflüchteten unbürokratisch aufzunehmen. Bundesinnenministerin Faeser sagte, sie erhielten Schutz für bis zu 3 Jahre, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. In vielen Ländern sind gestern wieder Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Die größte Protestaktion in Deutschland fand in Berlin statt, mit mehr als 100.000 Teilnehmern. Die Veranstalter sprechen von 500.000. In Köln waren 8.000 Menschen bei einer Kundgebung am Dom, wie dieser Demonstrant. Das hat mich total schockiert, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Das ist halt für mich etwas, was ich gar nicht so richtig verarbeiten kann. Deshalb bin ich hier. Große Proteste gab es unter anderem auch in Prag, Madrid, Amsterdam und Kopenhagen. Auch in Israel, Ecuador und im Irak protestierten Menschen gegen den russischen Angriff und versicherten der Ukraine ihre Solidarität. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht bleibt es trocken, teils neblig, dazu Tiefstwerte um 0 Grad im Hochsauerland bis minus 9 Grad. Am Morgen löst sich der Nebel dann schnell auf, der Tag wird wieder überall sonnig. In Schleiden 9, in Velbert 10 und in Düsseldorf 12 Grad. Der Dienstag startet dann freundlich, später mehr Wolken, es bleibt aber trocken bis 10 Grad. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD Popnacht. Auf der A4 Köln Richtung Aachen im Kreuz Köln Süd in der Überleitung zur A555 in Richtung Bonn eine ungesicherte Unfallstelle. Ein Fahrzeug steht auf der A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Osnabrück Hafen. Eine ungesicherte Unfallstelle auf der A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Neuwied und Neustadtwied. Die A1 Köln Richtung Dortmund ist zwischen dem Kreuz Leverkusen und Burscheid nach einem Unfall gesperrt. Bitte hier eine Rettungsgasse bilden. A3 Köln Oberhausen im Kreuz Leverkusen sind die Überleitungen zur A1 in Richtung Dortmund nach einem Unfall gesperrt. A7 Hannover Flensburg zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark. In beiden Richtungen wird gebaut. Bis 5 Uhr kann man da nicht fahren. Umleitungen im Stadtgebiet sind ausgeschildert. Der Fernverkehr in Richtung Süden sollte weiträumig ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Maschner Kreuz ausweichen bzw. in Richtung Norden umgekehrt. Es brennt in Bad Lauchstädt in einem Strohballenlager. Da kommt es deshalb auch zu starker Rauchentwicklung. Bitte hier Fenster und Türen geschlossen halten. Eine gute Fahrt durch die Nacht. Die ARD Popnacht. Mit Ben Sträubel. Na, wer bekommt denn heute den Heiligen Gral? Da ist er ja, der ARD-Popnachtbecher. 07221 2011, er ist ordentlich poliert. Die Schrift ist deutlich nachgezogen noch einmal. Man kann sich drin spiegeln und auch so draus trinken, wie man möchte. Heiß oder kalt. Ne? 07221 2011, wer möchte mitspielen? Rain on. Escape. I can't escape. Got my my heart in your hands, and your hands on my chest. In my chest, there's a breath, it's the breath that you take away. And you said, shut off the lights, we don't even dance. Hey. Neue von Bastille in der ARD-Popnacht. Jenny aus Boxberg in der Nähe von Augsburg. Hallo, guten Morgen, Jenny. Guten Morgen. Du könntest hier an den ARD-Popnacht-Becher rankommen. Oh, da ist er noch. Ich habe ihn noch mal ordentlich geputzt für dich. Ich hoffe, du kommst auf alles drauf, was ich hier dich gleich fragen werde. Und du bist Hobbyschreinerin und hast ein großes Haus in Boxberg. Boxberg ist ja nicht so groß, da kennt man dich dann. Das hat, glaube ich, so 300 Einwohner. Ja. Ich habe eben mal nachgeguckt, da ist eigentlich außer einer Ruine, einer Burgruine, keine Sehenswürdigkeit jetzt gerade erkennbar. Stimmt das? Nö, aber dafür gibt es einmal im Jahr die Rock auf der Ruine mit Party und den sogenannten Burgmarkt, der dort sehr bekannt ist im Kreis. Siehst du mal, habe was über Boxberg gelernt. Und wie weit bist du denn mit deinem Haus von der Ruine entfernt? 100 Meter. Da könntest du ja einen Tunnel graben und vielleicht irgendwelches Gold noch finden, das da vergraben wurde von Rittern oder so. Da ist nichts mehr. Nee, da, aber man könnte die Ruine fast dann zum Anbau machen. Ja, das auf jeden Fall. Sehr fein. Also da weiß man, wo man dich findet. Jetzt bei der Angabe zumindest. Wenn man Boxberg findet, das muss ja erstmal die Hürde sein. So, heute vor 56 Jahren, da sind wir bei Frage Nummer 1. Da hat in Liverpool der Cavern Club geschlossen, einen Musikclub. Und welche Band ist denn da über 300 Mal aufgetreten im Cavern Club? A, Queen, B, die Beatles oder C, das Panic Orchestra? B, Beatles. Jo, 120 Jahre ist es her. Da ist Hubert Cecil Booth zum Patentamt und hat etwas angemeldet. Einen Tag später dann seine Firma, die hieß Vacuum Cleaner Company. Und was hat er denn da erfunden? Die erste Kettensäge? Oder hat er den ersten Plattenspieler angemeldet als Patent? Oder den ersten Staubsauger? Ja, und Cleanup würde ich mal sagen, der Staubsauger. Bei Vacuum Cleaner ist es einfach, ne? Ja. Also, dann war es heute nicht so schwer. Bekommst du einen schönen ARD-Popnachtbecher nach Boxberg geschickt. Ja, den wirst du bei der nächsten Feierlichkeit auf der Burg ganz hochheben als Burgfrau. Und wenn der Burgherr noch daneben ist, dann machst du eine Topfigur, die du sowieso schon hast. Ja, danke schön. Grüße! Grüße zurück! Take these tears away. I need you. I'm alive. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you here beside me. Say that you need me. Love me, love me, love me. Wenn ihr was entdeckt, das nicht auf die Straße gehört, dann gerne eine WhatsApp schicken. WhatsApp-Audio geht natürlich, wie Klaus das gemacht hat. Er ist bei bester Stimme. Hallo. Ich bin der Klaus, ich bin LKW-Fahrer. Guter Mann. Auf der A3 Richtung Würzburg. Bei Kilometer 136,5 ist eine ganze Herde Rehe am Seitenstreifen. Ich konnte gerade noch ausweichen auf der mittleren Spur. Bitte sehr vorsichtig fahren in Richtung Würzburg auf der A3 bei Kilometer 136,5. Dankeschön, Klaus ist damit Mitarbeiter der Minute. Und falls ihr was habt, gerne WhatsApp 0727 1 20 11. To fix this up for you. And I know that you want me, but my bag makes me lonely. I can't tell you that I'm slowly, oh, falling out of love, babe. Oh, cause your father never liked me. Oh, but you know that I'm trying to fix this up for you. Der neue Hit von Oliver Keen in der ARD Popnacht. Aufpassen bitte, ein Fahrzeug ohne Licht auf der A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Rehren und Launau. F zu dem ANTAS, alles klar, jetzt geht's mega Stress. Ihr wolltet gerade gehen, vergesst. Wir wollen noch mal sehen, wie ihr Wien verlässt. Du sagst, du liebst jetzt eine andere Band. I'm sorry, I don't understand. Auch wenn die letzten Jahre schwierig waren, was haben die denn schon, was wir nicht haben? Versteh schon, du hast dich halt allein gefühlt. Und nach der langen Zeit ein leichtes Spiel.

2.32 Uhr. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Ein Fahrzeug ohne Licht steht auf der A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Rehren und Launau. Die A1 Köln Richtung Dortmund ist zwischen dem Kreuz Leverkusen und Burscheid nach einem Unfall gesperrt. Bitte hier eine Rettungsgasse bilden. A3 Köln-Oberhausen im Kreuz Leverkusen sind die Überleitungen zur A1 in Richtung Dortmund nach einem Unfall nicht befahrbar. Die A7 Hannover-Flensburg ist zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt. Bis 5 Uhr wird da heute früh noch gearbeitet. Umleitungen im Stadtgebiet sind ausgeschildert. Der Fernverkehr in Richtung Süden sollte weiträumig ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Maschener Kreuz ausweichen, beziehungsweise in Richtung Norden umgekehrt das Ganze. In Bad Lauchstädt brennt es in einem Strohballenlager. Da kommt es zu starker Rauchentwicklung. Bitte hier Fenster und Türen geschlossen halten. Nach dieser frostigen Nacht und wenn der Nebel weg ist endlich in Deutschland, bekommen wir viel Sonne heute und zwar überall. Ein schwacher Wind weht, der kommt aus Südost bis Ost und die Temperaturen sind auch mild. 12 Grad in Bochum im besten Fall, 11 Grad in Ludwigshafen, in Mannheim auch, 10 Grad Darmstadt und Bremen, 9 in Hamburg und Kassel. 8 Grad höchstens in Schwerin und Magdeburg, 7 Grad in Berlin und 6 Grad in Cottbus und München. Morgen am Dienstag im Nordwesten Deutschlands bewölkt, da gibt es auch noch ein bisschen Regen. Im Südosten der Republik ist es weiterhin sonnig und am Mittwoch wechseln sich dann Wolken und Sonne ab. Temperaturen sind ähnlich wie heute. Hier ist die ARD-Popnacht von SWR 3. Ich bin Ben Sträubli. Stuck here, stuck here in these waters. So sick to my stomach. Is anybody there? Red lights in the darkness. Everyone's so heartless. Does anybody care? It's so hard to explain with your heart in the cage. Only whisper, but you won't shout. 'Cause the shock can you. Pressure to take every part of you wants to cry out. It's high for feels like us. We don't know who we trust. Not even the ones we love, 'cause they don't know. Try to numb this pain, 'cause we don't wanna get hurt again. Left alone out in the rain. They don't know. Mirror. Don't see beautiful staring back at me. Watching my heart bleed out, trying not to freak out. It's high for feels like us. We don't know who we trust. Not even the ones we love, 'cause they don't know. Try to numb this pain, 'cause we don't wanna get hurt again. Left alone. Now, give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six, You wanna dine in the six? But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah, body of mine. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah, body of mine. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah, all my. Hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah, body of mine. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Nacht aktuell. Wir halten euch die ganze Nacht auf dem Laufenden, was die Ukraine-Krise angeht. Deutschland will massiv aufrüsten und das mit 100 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr. Kanzler Scholz hat das gestern Vormittag angekündigt. Die EU hat am Abend nachgelegt mit der Freigabe von fast einer halben Milliarde Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine. Und in den nächsten Stunden soll aber erstmal verhandelt werden. Russland und die Ukraine treffen sich am frühen Morgen an der ukrainisch-russischen Grenze. Jens Grotegut aus dem ARD-Popnacht-Aktuell-Team. Das meldet die russische Nachrichtenagentur TASS, wobei der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nicht wirklich optimistisch in die Verhandlungen geht. Ich glaube nicht wirklich an ein Ergebnis dieses Treffens. Aber lassen Sie es uns versuchen, damit kein Bürger der Ukraine daran zweifelt, dass ich, der Präsident, es nicht versucht hätte, den Krieg zu beenden, wenn es auch nur die kleinste Chance gibt. Heute Nacht twitterte der ukrainische Präsident auch, dass er unterdessen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine sowie die Lage im Land gesprochen habe. Sie hatte sich am Nachmittag ebenfalls für einen Beitritt ausgesprochen. Ganz überraschend war ja auch die Meldung, dass jetzt auch die sonst immer so neutrale Schweiz Druck auf Russland ausüben will. Ja, es sei sehr wahrscheinlich, Zitat, dass der Bundesrat das heute auf einer außerordentlichen Sitzung beschließen werde. Das sagte der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis gestern im Schweizer Fernsehen. Konkret geht es da um das Einfrieren russischer Vermögenswerte. Als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine hatten ja zahlreiche westliche Länder Finanz- und Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Unter anderem hatte die EU am Freitag schon Russlands Präsident Wladimir Putin und seinen Außenminister Sergej Lavrov auf die Sanktionsliste gesetzt. Gestern hatten die EU-Außenminister außerdem beschlossen, alle Transaktionen der russischen Staatsbank zu blockieren, und zwar noch bevor heute die Börsen öffnen. Aktuelle Infos waren das von Jens Grotegut aus dem ARD-Popnacht-Aktuell-Team. Small waist and the perfect smile. Someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out. Say it's not that hard. But I just got a feeling this will.

Nickelback, Far Away, weit weg. Das passt irgendwie ganz gut zur Situation, denn wir machen einen Zeitvergleich. 2.49 Uhr in Deutschland und 20.49 Uhr am Vorabend in Thailand. Da ist nämlich gerade Rolf Barschke, eigentlich in Thüringen zu Hause. Und jetzt ist er in Scham. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen bei uns. Ja, genau, so ist es. Und du bist im Haus deiner Schwiegereltern oder Eltern? Ja, genau, Schwiegereltern. Schwiegereltern. So, das hast, dann hast du auf jeden Fall gut eingeheiratet. Ja, das ist sehr fein gemacht. Und da machst du immer jedes Jahr Urlaub in Scham. Was ist das Besondere an diesem Ort? Den habe ich noch nie gehört. Ja, das ist in der Nähe von Hua Hin und das ist ein Küstenort, war halt viel Meer und die Landschaft ist eigentlich sehr schön, gerade um diese Jahreszeit, ja. Ist kurz vor der Regenzeit, ja. Ist es das wenn man Richtung Malaysia fährt? Genau. Ach, habe ich mir doch gedacht. Sehr gut. Sag mal, du hast den Geburtstag anstehen von deiner Frau Jana und den feierst du gleich. Die hört jetzt auch irgendwo in der Nähe zu, die weiß aber nicht, dass wir sprechen, aber jetzt die ganze Welt kriegt das natürlich mit, dass sie Geburtstag hat. Und wie feiert ihr den denn heute noch? Ja, wir werden, es kommen ein paar Freunde heute Abend und wir werden mal Thüringer Rostbrätel grillen und ein paar Klopse machen und ein bisschen Kartoffelsalat. Das wünschen uns sich unsere Freunde von hier. Ja, und das ist doch fantastisch. Ja, dann genießt das mal ein bisschen. Und wie geht der Tag jetzt erstmal los bei euch? Ja, wir fahren jetzt gleich am Strand und dann bleiben wir so bis 14 Uhr ungefähr am Strand und dann gehen wir zurück und machen ein bisschen Vorbereitung. Ich habe mich auch eben vertan, weil ich sagte 20.50 Uhr, weil ich meinte ja 8.50 Uhr, ne? 8.51 Uhr, genau. Bei dir. Ja, logisch. 10.09 Uhr, genau. Weil das hätte, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, aber manchmal, ne, dann, da ist man mit, man kommt mit der Welt so ein bisschen gerade ins Straucheln und da kann man sich auch mal vertun auf diesem Planeten. Das stimmt, ja. Also dann habt einen tollen Geburtstag. Also Jana hat es ja mitbekommen, kriegt dann Happy Birthday schon mal rübergejagt und viel Spaß in Thailand. Bis bald. Ich danke dir. Baby, I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I know you're terrified of somebody only coming to leave ya. Goddamn, you're like an angel. There's a halo in your eyes and the story that you hide. Somebody's been unfaithful. There's something in your smile like you're crying in disguise. I'm walking on a tightrope. Everything I do might open up a wound, but baby, I got high hopes. I could cover that bruise if you let me love you. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I know you're terrified of somebody only coming to leave. I imagine. I was hoping we could be more than just a memory. We were never meant to happen. We were somewhere in between. Cause if someone who ain't here, I'm walking on a tightrope. Cause everything I do might open up a wound. But baby, I got high hopes. I could cover that bruise if you let me love you. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. Baby, I'm sorry. How do I reverse it? Even though you know I don't do you wrong. How do I deserve this? I know what the curse is. Tell me why do hurt people hurt someone? I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. How to treat ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Know you're terrified of somebody only coming to leave. I'm sorry, sorry, I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. How to treat ya. Baby, I'm sorry, sorry, I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Know you're terrified of somebody only coming to leave ya.